Erstes Buch. Erstes Kriegsjahr, 58 vor Christus. Der Krieg gegen die Helvetier und den Germanenfürsten Ariovist. Erstens eckige Klammer zu Gallien ist in drei Hauptteile gegliedert. Den einen bewohnen die Belger, den zweiten die Aquitaner, den dritten die Stämme, die in ihrer eigenen Sprache Kelten, in unserer Gallier, heißen. Sie alle unterscheiden sich durch ihre Sprache, Gebräuche und staatlichen Einrichtungen. Die Garonne trennt die Gallie von den Aquitanern, die Marne und Seine von den Belgern. Unter all diesen sind die Belger die tapfersten. Sie wohnen nämlich am weitesten entfernt von der Zivilisation und Kultur der römischen Provinz. Dann kommen zu ihnen ganz selten Kaufleute, die verweichlichende Luxusgegenstände einführen. Aus dem gleichen Grund überragen auch die Helvetier die übrigen Gallier an Tapferkeit. Sind sie doch in fast tägliche Kämpfe mit den Germanen verwickelt, wenn sie diese von ihren Grenzen abwurren oder selbst in deren Land Krieg führen. Der eine Teil, den, wie erwähnt, die Gallier bewohnen, beginnt an der Rhone, wird begrenzt von der Garonne, dem Ozean und dem Gebiet der Belger, reicht auch in der Nähe der Sequaner und Helvetier an den Rhein und fällt in nördlicher Richtung ab. Die Belger wohnen im Grenzgebiet Galliens. Ihr Land reicht bis an den Unterlauf des Rheins und dehnt sich in nordöstlicher Richtung aus. Aquitanien reicht von der Garonne bis zu den Pyrenäen und dem Teil des Ozeans, der auch Spanien bespült. Von dort aus erstreckt es sich nach Nordwesten. Zweitens eckige Klammer zu bei den Helvetiern war der bei weitem vornehmste und begütigste Mann Ogitorix. Er zettelte im Konsulatsjahr des Marcus Messala und Marcus Piso, 61 vor Christus, aus Herrschsucht eine Verschwörung des Adels an und überredete seine Stammesgenossen, mit all ihrer Habe auszuwandern. Da sie alle anderen an Tapferkeit übertreffen, sei es ganz leicht, die Herrschaft über das gesamte Gallien an sich zu reißen. Dazu überredete er sie umso leichter, als die Helvetier auf allen Seiten durch natürliche Grenzen eingeengt sind, auf der einen Seite durch den sehr breiten, tiefen Rhein, der das helvetische Gebiet von dem der Germanen trennt, auf der zweiten durch den sehr hohen Jura, der zwischen dem sequanischen und helvetischen Land sich hinzieht, auf der dritten durch den Genfer See und die Rhone, den Grenzstrom, zwischen der Provinz und Helvetien. Diese Einengung hatte zur Folge, dass sie weniger weit umherschweifen und weniger leicht die Nachbarn angreifen konnten. Dies empfanden diese kriegerischen Menschen sehr schmerzlich. Im Verhältnis zu ihrer starken Bevölkerung, zu ihrem Kriegs- und Heldenruhm hatten sie ihrer Meinung nach ein zu kleines Land, das sich auf nur 240 Meilen in die Länge und 120 Meilen in die Breite erstreckte. Drittens eckige Klammer zu hierdurch bedrückt und durch des Ogitorix Einfluss verleitet, beschlossen sie, was für den Wanderzug notwendig war, vorzubereiten, nämlich möglichst viel Zugtiere und Wagen aufzukaufen, möglichst umfangreiche Aussaaten zu machen, um unterwegs ausreichenden Getreidevorrat zu haben und mit den Nachbarn das Friedens- und Freundschaftsverhältnis zu vertiefen. Für diese Aufgabe hielten sie 2 Jahre für ausreichend. Für das dritte Jahr setzten sie den Aufbruch gesetzlich fest. Ogitorix wurde die Führung übertragen. Er übernahm auch die Verhandlungen mit den Nachbarstaaten. Auf diese Reise verleitete er den Sequaner Casticus, den Sohn des Katamandalödes, des langjährigen und vom römischen Senat mit dem Ehrentitel Freund des römischen Volkes, geehrten Sequaner Königs, in seinem Lande. Die Herrschaft an sich zu reißen, die der Vater vorher geführt hatte. Auf gleiche Weise verleitete er den Heduadumnorix, des Divikiakus Bruder, der damals in seinem Stamme die einflussreichste Rolle spielte und beim Volke besonders beliebt war, zum gleichen Versuch und gab ihm seine Tochter zur Frau. Er bewies ihnen, dass es ganz leicht sei, das Wagnis zustande zu bringen, weil er in seinem Staate die Macht an sich reißen werde. Es bestehe kein Zweifel, dass die Helvetier die größte Macht besäßen. Er beteuerte ihnen, dass er mit seinen Machtmitteln und mit seinem Heere ihnen die Königswürde verschaffen werde. Durch solche Reden verführt, gaben sie sich gegenseitig eidliche Versicherungen und hofften, wenn sie erst einmal die Herrschaft gewonnen hätten, sich mit Hilfe der drei mächtigsten und stärksten Volksstämme der Herrschaft ganz Galliens bemächtigen zu können. Viertens, eckige Klammer zu, dieser Plan wurde den Helvetiern verraten. Nach ihren Gesetzen zwangen sie Orgetorix, sich in Ketten gelegt zu verantworten. Im Falle einer Verurteilung hätte der Feuertod als Strafe folgen müssen. Der für ihn festgesetzte Prozesstermin versammelte vor dem Gericht seine ganze Gefolgschaft, an 10.000 Menschen, und brachte alle seine Hörigen und Schuldner, deren er viele besaß, auf die Beine. Mit ihrer Hilfe entzog er sich der gerichtlichen Verantwortung. Als die Stammes- und Standesgenossen, hierüber erbittert, mit den Waffen ihr Recht geltend zu machen versuchten und die Behörden eine große Menschenmenge vom Lande zusammenbrachten, starb Orgetorix. Der Verdacht, dass er, wie die Helvetier annahmen, Selbstmord verübt habe, liegt nahe. Fünftens, eckige Klammer zu, nach seinem Tode versuchten die Helvetier dessen ungeachtet, die gefassten Beschlüsse in die Tat umzusetzen. Sobald sie sich hierfür fertig glaubten, zündeten sie alle ihre Städte, an die 12 ungefähr 400 Dörfer und alle übrigen Geöfte an und verbrannten alle Getreidevorräte mit Ausnahme derer, die sie mitnehmen wollten, um, wenn erst einmal die Hoffnung auf eine Rückkehr genommen sei, desto entschlossener alle Gefahren auf sich zu nehmen. Befehlsgemäß sollte ein jeder einen Mehlvorrat für 3 Monate mitbringen. Sie überredeten die Rajuraker, Tulinger und Latobriger, ihre Nachbarn, ihre Städte und Dörfer anzustecken und dann mit dem gleichen Ziel mit ihnen zu ziehen. Die Boier, rechts des Rheines sesshaft, die ins nordische Gebiet übergetreten waren und Noreia belagerten, nahmen sie in ihr Land und führten sie als Wandergenossen mit. Sechstens, eckige Klammer zu, es gab im Ganzen 2 Wege, auf denen sie auswandern konnten. Der eine, durch das Gebiet der Sequaner, war schmal und schwer gangbar. Er zog sich zwischen Jura und Rhön so eng hin, dass auf ihm kaum einzelne Wagen hindurchfahren konnten. Das sehr hohe Gebirge ragt drohend darüber, so dass ganz wenige mit Leichtigkeit ihn sperren konnten. Der zweite, durch die römische Provinz, war viel bequemer und leichter zu passieren, weil die Rhön, die zwischen dem Gebiet der Helvetier und der erst vor kurzem unterworfenen Allobroger fließt, an einigen Stellen in Furten überschritten werden kann. Die an das helvetische Gebiet grenzende Stadt der Allobroger ist Genf. Von ihr aus führt eine Brücke zu den Helvetiern hinüber. Diese glaubten, die Allobroger, die allem Anschein nach den Römern noch nicht freundlich gesinnt waren, in Güte überreden oder gewaltsam dazu zwingen zu können, den Durchzug durch ihr Land zu gestatten. Als alles für den Aufbruch vorbereitet war, bestimmte man den Termin, an dem sich alle am Ufer der Rhön einfinden sollten. Es war dies der 28. März des Konsulatsjahres des Lucius Piso und Aulus Gabinius, 58 v. Chr. Siebtens, eckige Klammer zu, als ich erfuhr, dass sie durch die römische Provinz ihren Weg zu nehmen versuchten, brach ich schleunigst in Rom auf, eilte möglichst schnell in die Provinz und erschien vor Genf. Der gesamten Provinz befahl ich, eine möglichst große Truppenmenge zu stellen, in ihr lag überhaupt nur eine einzige Legion, und ließ die Brücke bei Genf abbrechen. So wie die Helvetier von meiner Ankunft erfuhren, schickten sie zu mir die Edelsten des Stammes, geführt von Ammius und Viriclytius, als Gesandte mit der Erklärung, sie beabsichtigten lediglich, ohne jede Gewalttat den Weg durch die Provinz zu nehmen, weil sie keinen anderen hätten. Sie beten um mein Einverständnis. Weil ich nicht vergessen hatte, dass der Konsul Lucius Cassius von den Helvetiern getötet und sein von ihnen geschlagenes Heer unter das Joch geschickt worden war, glaubte ich, die Genehmigung nicht geben zu dürfen. Auch war ich nicht der Ansicht, dass diese feindlich gesinnten Menschen sich der Rechtsverletzung und Gewalttaten enthalten würden, wenn ihnen erst einmal die Gelegenheit gegeben werde, durch die Provinz zu marschieren. Um aber Zeit zu gewinnen, bis die neu einberufenen Mannschaften eintreffen, erwiderte ich den Gesandten, ich würde mir Bedenkzeit nehmen. Wenn sie etwas wünschten, sollten sie sich am 13. April wieder einfinden. Achtens, eckige Klammer zu, inzwischen ließ ich von der Legion, die ich mit mir führte, und den in der Provinz eingezogenen Mannschaften vom Genfersee, der in die Rhone abfließt, bis zum Jura, der das Gebiet der Sequaner von dem der Heilwetzier scheidet, einen 19 Meilen langen und 16 Fuß hohen Damm und einen Graben ziehen. Nach ihrem Bau verteilte ich Wachtposten und ließ feste Türme errichten, um die Heilwetzier leichter aufhalten zu können, wenn sie gegen meinen Willen zu Gewalt schreiten sollten. An dem mit den Gesandten vereinbarten Termin stellten sich diese wieder bei mir ein. Ich erklärte, ich könne nach dem herkömmlichen Brauch des römischen Volkes niemandem den Durchzug durch die Provinz gestatten, und gab ihnen zu verstehen, dass ich sie, falls sie Gewalt anzuwenden versuchten, daran hindern würde. Um ihre Hoffnung betrogen, versuchten die Helvetier, auf zusammengebundenen Schiffen und mehreren zusammengeschlagenen Flüssen, teils auch durch die Furten deren bisweilen am Tage, häufiger bei Nacht herüberzukommen, gaben aber diesen Versuch auf, durch die Schanzen, die anrückende Truppe und ihre Geschosse vertrieben. Neuntens eckige Klammer zu, es blieb nur noch der Weg durch das Gebiet der Sequaner, den sie jedoch gegen deren Willen wegen seiner Enge nicht benutzen konnten. Da sie allein nichts bei diesem erreichen konnten, schickten sie Gesandte zum Heldur Dumnorix, um auf seine Fürsprache hin bei den Sequanern ihre Absicht durchzusetzen. Dieser genoss infolge seiner Beliebtheit und Freigebigkeit bei den Sequanern höchstes Ansehen. Auch war er ein Freund der Helvetier, weil er aus ihrem Stamm des Orgetorix Tochter geheiratet hatte. Bei seiner Herrschsucht sann er auf Umsturz und wollte möglichst viele Staaten durch seine Dienste sich verpflichtet halten. Er übernahm daher diese Aufgabe und erwirkte bei den Sequanern die Erlaubnis, dass die Helvetier durch ihr Land ziehen durften. Er setzte durch, dass sie gegenseitig Geiseln stellten, die Sequaner, dass sie die Helvetier nicht am Durchzug hinderten, die Helvetier, dass sie ohne Gewalt hindurchzögen. Zehntens eckige Klammer zu, es wurde mir gemeldet, dass die Helvetier beabsichtigten, ihren Weg durch das Land der Sequaner und Hedua in das der Santonen zu nehmen, die nicht mehr weit von den Tolosaten, einem in der römischen Provinz gelegenen Stamme, wohnen. Ich sah ein, dass dies, falls es geschehe, mit schwerer Gefahr für die Provinz verbunden sein werde, wenn diese die kriegerischen Menschen, die Feinde des römischen Volkes, in einem offen daliegenden und besonders fruchtbaren Landstrich zu Nachbarn bekämen. Deswegen stellte ich die Befestigungsanlagen unter den Befehl meines Legaten Titus Labienus. Ich selbst eilte möglichst schnell nach Italien, hob dort zwei Legionen aus, führte die drei um Aquileia überwinternd den aus dem Winterquartier heraus und marschierte auf dem kürzesten Wege durch die Alpen nach Gallien. Dort versuchten die Koltronen, Graierocile und Katorigen, nach Besetzung der Höhen das Heer am Marsche zu hindern. Ich schlug sie in mehreren Gefechten und kam von Okelum, der Grenzstadt Oberitaliens, am siebenten Tage in das Gebiet der Vocontier. Von hier führte ich das Heer in das Gebiet der Allobroger, von da in das der Segusiaver, des ersten Stammes außerhalb der Provinz jenseits der Rhone. Elftens eckige Klammer zu, die Helvetier hatten ihre Truppen bereits durch die Pässe und das Gebiet der Sequaner geführt, waren in das der Hadur eingedrungen und verwüsteten ihr Land. Da diese sich und ihre Habe nicht vor ihnen schützen konnten, schickten sie Gesandte zu mir mit der Bitte um Hilfe. Zu jeder Zeit hätten sie dem römischen Volk solch große Dienste geleistet, dass nicht sozusagen vor den Augen des römischen Heeres die Felder hätten verwüstet, ihre Kinder in die Sklaverei hinweggeschleppt, ihre Städte erobert werden dürfen. Gleichzeitig setzten mich die Ambarer, die Freunde und Stammverwandten der Haduher, davon in Kenntnis, sie könnten, nachdem ihr Land verwüstet sei, nur mit Mühe den Ansturm der Feinde von ihren Städten abwehren. Ebenso zogen sich die Allobroger, die jenseits der Rhone ihre Dörfer und Besitzungen hatten, fluchtartig zu mir zurück und berichteten, dass ihnen außer dem nackten Boden nichts übrig geblieben sei. Unter diesem Eindruck stand es für mich fest, dass ich nicht warten dürfe, bis die Helvetier allen Besitz der Bundesgenossen zerstörten und ins Gebiet der Santonen eindrängen. Zwölftens eckige Klammer zu, der Fluss Saon fließt durchs Gebiet der Hadua und Sequaner und mündet in die Rhone mit so unglaublich schwacher Strömung, dass man mit den Augen nicht feststellen kann, in welcher Richtung er fließt. Über diesen setzten die Helvetier Aufflossen und zusammengekoppelten Kähnen. So wie ich durch Aufklärer Meldung erhielt, dass sie bereits 3/4 ihrer Truppen über den Fluss gesetzt hatten und nur noch 1/4 diesseits der Saon zurückgeblieben sei, brach ich um die dritte Nachtwache mit 3 Legionen auf und stieß auf den Rest, der noch nicht hinübergesetzt war. Diesen, der behindert war und nichts ahnte, überrumpelte ich und ließ die meisten niedermachen. Die Überlebenden ergriffen die Flucht und retteten sich in die nächsten Wälder. Dieser Gau, er hieß der Tigurinische, ganz Helvetien war in 4 Gaue geteilt, hatte nach seinem Aufbruch aus der Heimat zur Zeit unserer Väter den Konsul Lucius Cassius getötet und sein Heer unters Joch geschickt. So geschah es durch Zufall oder nach dem Ratschluss der unsterblichen Götter, dass der Teil des helvetischen Stammes, der dem römischen Volke eine empfindliche Niederlage beigebracht hatte, auch als erster dafür büßte. Hierbei rächte ich nicht nur eine dem Staat zugefügte Schmach, sondern auch eine persönliche Kränkung, weil die Tigurener den Großvater meines Schwiegervaters Lucius Piso, den Legaten gleichen Namens, in der Schlacht, in der Cassius gefallen war, getötet hatten. 13. Eckige Klammer zu: Nach dieser Schlacht ließ ich, um der restlichen Truppen der Helvetier habhaft zu werden, eine Brücke über die Saon schlagen und führte so das Heer hinüber. Über mein persönliches Erscheinen bestürzt, schickten die Helvetier Gesandte zu mir. Denn sie sahen, dass ich an einem einzigen Tage fertiggebracht hatte, was sie selbst mit Mühe und Not erst in 20 Tagen zu Wege gebracht hatten, nämlich den Strom zu überschreiten. Haupt dieser Gesandtschaft war die Vico, welcher bereits im Cassianischen Kriege die Helvetier geführt hatte. Dieser verhandelte mit mir folgendermaßen: Wenn das römische Volk mit den Helvetiern Frieden schließe, würden sie in die Gegend ziehen und dort bleiben, wo ich sie ansiedeln und haben wolle. Wenn es jedoch im Kriegszustand verbleibe, solle es an die alte Niederlage unseres Volkes und die alterprobte Tapferkeit der Helvetier denken. Wenn ich unvermutet einen Gau überfallen hätte, während die, welche bereits über den Fluss gesetzt waren, ihren Landsleuten keine Hilfe bringen konnten, so solle ich deswegen nicht allzu sehr auf meine Heldentat pochen, noch sie selbst unterschätzen. Von ihren Vätern und Ahnen hätten sie gelernt, mehr durch Tapferkeit etwas zu erreichen, als auf Tücke und Hinterlist sich zu verlassen. Ich solle es daher nicht dazu kommen lassen, dass der Ort, wo sie ständen, von einer Niederlage des römischen Volkes und dem Untergang seines Heeres einen Namen erhalte und in der Nachwelt weiterlebe. 14. Eckige Klammer zu: Ich gab Folgendes zur Antwort: Für mich liege umso weniger Anlass vorzuschwanken, weil ich das, woran die Helvetier mich erinnerten, mir sehr wohl vor Augen hielte und umso schmerzlicher empfände, als es ohne Verschulden des römischen Volkes geschehen sei. Wenn es sich eines Unrechts bewusst gewesen wäre, hätte es sich unschwer vorsehen können. Es habe sich nur dadurch tauchen lassen, weil es die Gewissheit hatte, nichts getan zu haben, was eine Furcht begründet, noch glaubte, dass man auch ohne Grund fürchten müsse. Auch wenn ich die alte Schmach vergessen wolle, könne ich die neuen Frevel aus der Erinnerung löschen, dass sie gegen seinen Willen gewaltsam durch die römische Provinz zu marschieren versucht hätten und dann über die Heduher, Ambarer, Allobroger hergefallen seien. Wenn sie so unverschämt mit ihrem Siege prallten und sich brüsteten, dass sie so lange straflos für ihre Gewalttätigkeiten ausgegangen seien, so komme das auf dasselbe hinaus. Die Unsterblichen pflegten nämlich, damit die Menschen den Wechsel der Dinge umso schmerzlicher empfänden, denen bisweilen größeres Glück und länger anhaltende Straflosigkeit zu gewähren, an denen sie für Verbrechen Vergeltung üben wollten. Trotz alledem sei ich gewillt, mit ihnen Frieden zu schließen, wenn mir von ihnen Geiseln gestellt würden, damit ich auch sehe, dass sie ihre Versprechen halten würden, und wenn sie den Heduern für die Gewalttaten, die sie ihnen und ihren Bundesgenossen zugefügt hätten, und ebenso den Allobrogern Genugtuung leisteten. Die Vico antwortete: Die Helvetier seien von ihren Vätern so erzogen worden, dass sie Geiseln zu empfangen, nicht zu stellen pflegten. Dies bezeuge das römische Volk. Mit dieser Antwort entfernte er sich. 15. Eckige Klammer zu: Am folgenden Tage rückten sie von dort vor. Dasselbe tat ich und schickte die ganze Reiterei, gegen 4000 Mann, die ich in der ganzen Provinz und in dem Land der Haduer und ihrer Bundesgenossen zusammengezogen hatte, voraus, um zu beobachten, welche Richtung die Feinde einschlügen. Sie setzte der feindlichen Nachhut zu ungestüm nach und ließ sich auf unbekanntem Gelände mit der helvetischen Reiterei in einen Kampf ein, in dem einige Römer fielen. Stolz auf diesen Erfolg, mit nur 500 Reitern hatten sie eine so große feindliche Übermacht geschlagen, begannen sie, bisweilen allzu kühn Widerstand zu leisten und mit ihrer Nachhut uns zuzusetzen. Ich ließ meine Truppen in keinen Kampf ein und begnügte mich, für den Augenblick den Feind an Beute und Raubzügen zu hindern. So marschierten sie ungefähr 15 Tage in der Weise, dass zwischen der feindlichen Nach- und unserer Vorhut ein Zwischenraum von höchstens 5 bis 6 Meilen lag. 16. Eckige Klammer zu. Inzwischen verlangte ich von den Heduern täglich den Proviant, den zu liefern sie sich laut Staatsvertrag verpflichtet hatten. Wegen der Kälte nämlich war nicht nur das Getreide auf den Feldern noch unreif, sondern es gab nicht einmal Grünfutter in ausreichender Menge. Das Getreide aber, das ich zu Schiff auf der Saon hatte heranschaffen lassen, konnte ich aus dem Grunde nicht verwenden, weil die Helvetier, mit denen ich die Fühlung nicht verlieren wollte, von der Saon wegmarschiert waren. Von Tag zu Tag hielten mich die Heduer hin, es werde zusammengetragen, es werde transportiert, es sei da. So wie ich merkte, dass ich allzu lange hingehalten werde und der Tag bevorstehe, an dem das Getreide der Truppe zugeteilt werden müsse, berief ich die Fürsten, die ich in großer Zahl bei der Truppe hatte, darunter die Viciacus und Liscus, sie heißen bei ihnen Rechtswirker, werden für ein Jahr gewählt und haben Gewalt über Leben und Tod. Ich machte ihnen ernste Vorwürfe, dass ich, obwohl Getreide nicht gekauft, noch vom Felde geholt werden könne, in solcher Zwangslage und in solch unmittelbarer Nähe des Feindes von ihnen nicht unterstützt würde, zumal ich hauptsächlich auf ihre Bitte hin in den Krieg eingetreten sei. Noch bitterer beklagte ich mich darüber, dass ich hintergangen worden sei. 17. Eckige Klammer zu. Jetzt erst brachte Liscus, durch meine Vorwürfe veranlasst, vor, was er bisher verschwiegen hatte, es gebe einige Männer, die bei der Menge höchstes Ansehen genössen und als Privatleute größeren Einfluss ausübten als selbst die höchsten Beamten. Diese schreckten mit aufhetzerischen und böswilligen Reden die Maße davon ab, das Getreide abzuliefern, zu dessen Abgabe sie sich verpflichtet hatten. Wenn sie schon nicht länger die Führung in Gallien behaupten könnten, dann sei es besser, die Herrschaft von Gallien als von Römern zu dulden. Sie zweifelten nicht, dass die Römer, wenn sie erst einmal die Helvetier unterworfen hätten, zusammen mit den übrigen Galliern auch den Heduern die Freiheit rauben würden. Von denselben Männern würden ihre Pläne und alle kriegerischen Maßnahmen den Feinden verraten. Von ihm könnten sie nicht zur Vernunft gebracht werden. Ja, er sehe, wie gefährlich es für ihn sei, notgedrungen diese unaufschiebbare Angelegenheit mir mitgeteilt zu haben. Nur aus diesem Grunde habe er, solange es ging, geschwiegen. 18. Eckige Klammer zu. Ich merkte, dass mit diesen Worten des Liscus nur Dumnorix, der Bruder des Diviciacus, gemeint sei. Weil ich aber nicht wollte, dass diese Dinge in Anwesenheit mehrerer Personen breitgetreten würden, entließ ich schnell die Versammelten. Liscus aber behielt ich zurück und fragte ihn allein nach dem aus, was er in der Versammlung angedeutet hatte. Dieser sprach nun offener und kühner. Als ich andere im Geheimen ausfragte, fand ich seine Angaben bestätigt. Eben dieser Dumnorix sei ein höchst kühner, wegen seiner Freigebigkeit beim Volke sehr beliebter und revolutionär gesinnter Mann. Für mehrere Jahre habe er die Zölle und alle übrigen Abgaben der Haduer für billiges Geld in Pacht genommen, weil, wenn er bot, keiner ein Gegengebot zu machen wagte. Hierdurch habe er sein Vermögen vergrößert und sich große Mittel zur Bestechung verschafft. Er unterhalte auf eigene Kosten eine ansehnliche Reiterschar und habe sie immer bei sich. Nicht allein zu Hause, sondern auch bei den Nachbarstämmen besitze er reichlich Einfluss und habe um diese Machtsicherung willen seine Mutter bei den Biturigen an einen sehr vornehmen und sehr mächtigen Mann verheiratet. Er selbst habe eine Helbtierin zur Frau. Seine Halbschwester und andere Verwandte habe er in andere Stämme verheiratet. Wegen seiner Verwandtschaft sei er den Helbtieren besonders zugetan. Mich aber und die Römer hasse er, weil infolge ihrer Ankunft sein Einfluss gemindert worden und sein Bruder Diviciacus in seine alte, einflussreiche und ehrenvolle Stellung wieder eingesetzt worden sei. Wenn den Römern etwas zustoße, habe er größte Hoffnung, mit Hilfe der Helvetier die Herrschaft an sich zu reißen. Solange aber das römische Volk herrsche, gebe er die Hoffnung nicht nur auf Herrschaft auf, sondern sogar auf den Einfluss, den er noch besitze. Auch stellte ich bei der Untersuchung fest, dass in dem vor wenigen Tagen unglücklich verlaufenen Reitertreffen die Flucht von Dumnorix und seinen Reitern, er befehligte nämlich die von den Häduern mir zur Hilfe geschickte Reiterei, eingeleitet worden sei. Durch ihre Flucht sei die übrige Reiterei in Panik geraten. 19. Eckige Klammer zu, als dies festgestellt war und zu diesen Verdachtsmomenten als erwiesene Tatsache hinzukam, dass er die Helvetier durch das Gebiet der Sequaner geführt, für den Austausch von Geiseln gesorgt und all dies nicht nur ohne meinen und des Stammes Auftrag, sondern sogar ohne unser Wissen getan habe und von den höchsten Beamten der Hadur dafür zur Verantwortung gezogen werde, glaubte ich, genug Anlass zu dem Befehl zu haben, gegen ihn oder den Stamm einzuschreiten. All diesem widerstrebte die eine Tatsache, dass ich des Diviciacus, seines Bruders, höchste Ergebenheit für das römische Volk, seine so tiefe Zuneigung für mich selbst, seine hervorragende Treue, Gerechtigkeit und sein maßvolles Benehmen genau kannte. Ich fürchtete nämlich, durch des Bruders Bestrafung Diviciacus zu kränken. Bevor ich etwas unternehmen wollte, ließ ich diesen zu mir kommen, entfernte die gewohnten Dolmetscher und sprach mit ihm vermittels des Gaius Valerius Trucillus, der einflussreichsten Persönlichkeit in der Provinz und meines Freundes, dem ich in allem höchstes Vertrauen schenkte. Zugleich wies ich Diviciacus darauf hin, was man in dessen eigener Anwesenheit in der Versammlung über Dumnorix gesagt hatte, und offenbarte ihm, was ein jeder gesondert über ihn berichtet habe. Ich bat ihn dringend, nach Untersuchung des Falles das Urteil fällen oder von Staats wegen fällen lassen zu dürfen, ohne ihm persönlich nahe zu treten. 20. Eckige Klammer zu, unter vielen Tränen umarmte mich Diviciacus und beschwor mich, nicht ein allzu hartes Urteil gegen den Bruder zu fällen. Er wisse, dass es wahr sei, und niemand leide mehr darunter als er selbst, weil dieser, während er selbst zu Hause und im übrigen Gallien die höchste Macht besitze und sein Bruder seiner Jugend wegen nur sehr wenig Einfluss habe, nur durch ihn an Ansehen gewonnen habe. Diesen Einfluss und diese Macht nutze er nun aus nicht zur Schwächung seiner Stellung, sondern beinahe zu seinem Verderben. Dennoch werde er durch seine Bruderliebe und durch die öffentliche Meinung bestimmt. Wenn sein Bruder von mir zu hart angefasst würde, während er selbst zu mir in herzlichem Freundschaftsverhältnis stehe, werde jeder glauben, es sei nicht ohne sein Einvernehmen geschehen. Infolgedessen werde es dazu kommen, dass ich ganz Gallien von ihm abwende. Als er mich dann noch dringender unter Tränen bat, ergriff ich seine Rechte. Ich tröstete ihn und bat, er möge mit seinen Bitten aufhören. Er gelte, darauf wies ich hin, bei mir so viel, dass ich das Verbrechen gegen den Staat und die persönliche Kränkung mit Rücksicht auf seine Ergebenheit und seine Bitte ungestraft ließe. Ich berief Dumnorix zu mir und zog den Bruder zur Unterredung hinzu. Ich machte ihm klar, was ich ihm vorzuwerfen hätte, stellte ihm vor, was ich selbst wisse, welche Klagen der Stamm habe, und mahnte ihn, in Zukunft jeden Verdacht zu vermeiden. Das Vergangene verziehe ich ihm um des Bruders willen. Ich ließ nun Dumnorix beobachten, um darüber unterrichtet zu sein, was er treibe und mit wem er spreche. 21. Eckige Klammer zu, am gleichen Tage durch Spätrups in Kenntnis gesetzt, die Feinde hätten sich am Fuße eines Berges 8 Meilen von meinem Lager entfernt festgesetzt, schickte ich Aufklärer aus, welche die Lage des Berges und die Möglichkeit, ihn zu besteigen, feststellen sollten. Ich erhielt die Meldung, dass er leicht besteigbar sei. Um die dritte Nachtwache schickte ich meinen Stellvertreter Titus Labienus mit 2 Legionen und den Führern, die den Weg erkundet hatten, befahl ihnen, den Bergrücken zu erklimmen, und machte ihnen meinen Plan klar. Ich selbst rückte um die vierte Nachtwache auf demselben Wege, den der Feind marschiert war, gegen ihn vor und schickte die gesamte Reiterei voraus. Publius Considius, welcher als sehr erfahrener Soldat galt und im Heere des Lucius Sulla, später in dem des Marcus Crassus gedient hatte, wurde mit einem Spätrupp vorausgeschickt. 22. Eckige Klammer zu während der Berggipfel von Labienus gehalten wurde, ich selbst vom Feldlager der Feinde kaum noch 1500 Schritte entfernt war und weder meine, noch des Labienus Ankunft, wie man später von Gefangenen erfuhr, bemerkt worden war, sprengte Considius bei Morgengrauen mit verhängten Zügeln heran und meldete, der Berg, den Labienus befehlsgemäß besetzen sollte, sei noch in der Hand der Feinde. Das habe er an den gallischen Waffen und Feldzeichen erkannt. Da führte ich unbemerkt meine Truppen auf die nächste Anhöhe und machte mich kampffertig. Labienus hatte ja von mir den Befehl, sich in keinen Kampf einzulassen, bis meine Truppen in der Nähe des feindlichen Lagers festgestellt seien, damit der Angriff von allen Seiten und zu gleicher Zeit erfolgen konnte. Er hatte den Berg besetzt, wartete also dort auf mich und ließ sich auf keinen Kampf ein. Endlich, es war schon Tag geworden, erfuhr ich von meinen Aufklärern, dass der Berg sich in römischer Hand befinde, die Helvetier abgezogen seien und Considius mir aus Furcht als beobachtet gemeldet hatte, was er gar nicht gesehen hatte. So folgte ich am gleichen Tage den Feinden im gleichen Abstand und schlug in einer Entfernung von 3 Meilen mein Lager auf. 23. Eckige Klammer zu. Es blieben im Ganzen nur noch 2 Tage bis zu dem Termin, an dem das Heer die Verpflegung erhalten musste, und ich war von Bibracte, der bei weitem größten und mit Vorräten am reichlichsten versehenen Stadt der Haduher, nur noch 18 Meilen entfernt. Da kehrte ich tags darauf den Helvetiern den Rücken und marschierte schnell dorthin. Sah ich es doch als wichtigste Aufgabe an, Viva Proviantierung zu sichern. Dies wurde durch Überläufer des Lucius Aemilius, eines Wachtmeisters der gallischen Reiterei, den Feinden verraten. Mochten nun die Helvetier annehmen, dass wir aus Furcht ihnen den Rücken gekehrt hatten, weil wir uns tags zuvor trotz Besetzung der Anhöhe in keinen Kampf eingelassen hatten, mochten sie die Zuversicht haben, uns von der zuvor abzuschneiden, sie änderten ihren Plan, machten kehrt und begannen, unserer Nachhut zuzusetzen und sie anzugreifen. 24. Eckige Klammer zu. So wie ich dies bemerkte, führte ich meine Truppen auf die nächste Anhöhe und schickte die Reiterei zur Abwehr des feindlichen Angriffs aus. Inzwischen stellte ich auf halber Höhe die 4 altgedienten Legionen in dreifacher Schlachtreihe und auf dem Berggipfel die 2 kürzlich in Oberitalien ausgehobenen und die Hilfstruppen auf, so dass ich über mir die ganze Höhe mit Truppen dicht besetzte. Tross und Gepäck ließ ich an einem Platz zusammenbringen und von den Truppen, die weiter oben in Kampfstellung gegangen waren, durch Schanzen sichern. Die Helvetier, die mit allen ihren Wagen gefolgt waren, brachten ihren Tross an einen Ort. In dichtester Aufstellung warfen sie unsere Reiter zurück, bildeten ihre Schlachtordnung und gingen gegen unsere erste Schlachtreihe vor. 25. Eckige Klammer zu. Ich ließ zuerst mein Pferd, dann die aller anderen außer Sehweite führen, bei gleicher Gefahr sollte jedem die Hoffnung auf Flucht genommen werden, feuerte die Truppe in einer Ansprache an und begann den Kampf. Meine Soldaten warfen von oben ihre Wurfspieße und durchbrachen leicht die feindliche Schlachtreihe. Als diese gesprengt war, griffen sie mit gezückten Schwertern an. Die Gallie behinderte beim Kampfe folgendes sehr, mehrere Schilde derselben waren durch den Wurf der Spieße durchbohrt, so dass man sie, weil das Eisen sich umgebogen hatte, nicht herausziehen konnte. Mit der linken so behindert, konnten sie nicht bequem genug kämpfen. Daher zogen es viele, nachdem sie lange mit dem Arm geschüttelt hatten, vor, den Schild aus der Hand fahren zu lassen und mit ungedecktem Leibe zu kämpfen. Endlich von Wunden erschöpft, begannen sie, zurückzuweichen und sich auf eine ungefähr 1 Meile entfernte Höhe zurückzuziehen. Als diese besetzt war und wir nachdrängten, machten sich die mit ungefähr 15.000 Mann die feindliche Nachhut bildenden Boier und Tulinger daran, gleich vom Marsche aus uns auf der ungedeckten Flanke anzugreifen und einzuschließen. So wie dies die bereits auf die Höhe zurückgewichenen Helvetier beobachteten, drangen sie erneut vor und griffen wieder in den Kampf ein. So mussten wir nach zwei Seiten kämpfen, die erste und zweite Schlachtreihe, um den schon besiegten und zurückgedrängten Feinden Widerstand zu leisten, die dritte, um die Anrückenden abzuschlagen. 26. Eckige Klammer zu, so kämpfte man lange und hart nach zwei Seiten. Als die Feinde unseren Angriffen nicht mehr länger standhalten konnten, zog sich der eine Teil, wie er bereits begonnen hatte, auf den Berg zurück, der andere begab sich zum Tross und zur Wagenburg. Während der ganzen Schlacht fürwahr konnte niemand, obwohl der Kampf von der siebenten Stunde an bis zum Abend getobt hatte, auch nur einen Feind fliehen sehen. Bis in die tiefe Nacht kämpfte man noch beim Tross. Die Feinde hatten vor den Wellen die Wagen aufgebaut und schleuderten von oben herab auf die nahenden Römer ihre Wurfspieße. Andere wieder schössen zwischen den Pack- und Reisewagen ihre Speere und Spieße und verwundeten die Römer. Erst nach langem Ringen nahmen diese den Tross und das Lager. Dort wurde auch des Orgetorix Tochter und einer seiner Söhne gefangen genommen. Nur ungefähr 130.000 Mann überlebten diese Schlacht und waren die ganze Nacht in Bewegung. Ohne die Flucht, selbst nicht zur Nachtzeit, zu unterbrechen, gelangten sie in das Gebiet der Lingonen, der wir, wegen der Verwundeten und wegen der Bestattung der Gefallenen 3 Tage festgehalten, ihnen nicht folgen konnten. Ich schickte zu den Lingonen Boten mit dem schriftlichen Verbot, ihnen mit Lebensmitteln oder sonst wie zu helfen. Ich würde diejenigen, die sie unterstützten, genauso behandeln wie die Helvetier selbst. Nach 3 Tagen folgte ich dem Feinde mit allen Truppen. 27. Eckige Klammer zu, infolge ihres Mangels an allem schickten die Helvetier Gesandte zu mir, um sich zu ergeben. Als diese mich auf dem Marsch antrafen, sich mir zu Füßen warfen, flehentlich unter Tränen um Frieden baten, befahl ich ihnen, an der Stelle, wo ihre Stammesgenossen damals standen, mein Eintreffen abzuwarten. Da unterwarfen sie sich. Als ich dort anrückte, forderte ich Geiseln, die Waffen und übergelaufenen Sklaven. Während alle diese zusammengesucht und herangeschafft wurden, verließen ungefähr 6.000 Menschen des Gaues Werbigenus bei Einbruch der Nacht das Lager der Helvetier und flüchteten auf den Rhein und das germanische Gebiet zu, sei es aus Furcht, nach Auslieferung der Waffen hingerichtet zu werden, oder in der Hoffnung auf Rettung, weil sie annahmen, ihre Flucht könne bei einer so großen Menge Kapitulierender verheimlicht oder gar überhaupt nicht bemerkt werden. 28. Eckige Klammer zu, so wie ich dies erfuhr, befahl ich denen, durch deren Gebiete sie zogen, sie zusammenzutreiben und zurückzuführen, wenn sie vor mir entschuldigt sein wollten. Die Zurückgeführten behandelte ich als Feinde. Als Geiseln, Waffen und Überläufer ausgeliefert waren, nahm ich die Unterwerfung aller übrigen an. Den Helvetiern, Tulingern, Latrobigern und Rajurakern befahl ich, in ihr verlassenes Land wieder zurückzukehren. Weil nach Verlust aller Vorräte zu Haus nichts mehr vorhanden war, womit sie ihren Hunger hätten stillen können, beauftragte ich die Allobroger, ihnen Getreide zu liefern. Sie selbst ließ ich die eingeäscherten Städte und Dörfer wieder aufbauen. Dies tat ich vor allem deswegen, weil ich nicht wollte, dass das von den Helvetiern verlassene Gebiet unbewohnt bliebe, damit nicht etwa die rechtsrheinischen Germanen wegen der Fruchtbarkeit des Landes aus ihrem Gebiet in das der Helvetier übersiedelten und unmittelbare Nachbarn der Provinz und der Allobroger würden. Auf Bitte der Hadur gestattete ich den Bojern, weil sie als hervorragend tapfer bekannt waren, Sild in ihrem Gebiet anzusiedeln. Die Ledur traten ihnen Land ab und gaben ihnen volle Freiheit, Gleichberechtigung und Unabhängigkeit, wie sie selbst sie besaßen. 29. Eckige Klammer zu, im Lager der Helvetier wurden in griechischer Schrift geschriebene Verzeichnisse aufgefunden und mir überbracht. Diese enthielten eine namentliche Aufstellung der Waffenfelden, die ausgewandert waren, und ebenso gesondert die der Kinder, Greise und Frauen. Es ergab sich als Summe, 263.000 Helvetier, 36.000 Tulinger, 14.000 Latobriger, 23.000 Rajuraker, 32.000 Bojarer. Davon waren 92.000 Waffenfähige. Die Gesamtzahl belief sich auf 368.000 Köpfe. Nach einer auf meine Anordnung veranstalteten Zählung wurden 110.000 in die Heimat zurückgekehrte festgestellt. 30. Eckige Klammer zu: Nach Beendigung des Helvetischen Krieges trafen als Gesandte fast ganz Galliens die Fürsten der Stämme bei mir ein, um mir ihre Glückwünsche darzubringen. Sie sehen ein, wiewohl ich die Helvetier für alte Beleidigungen des römischen Volkes durch meinen Kriegszug bestraft habe, dass dies ebenso für Gallien vorteilhaft gewesen sei wie für das römische Volk. Die Helvetier hätten nämlich trotz glänzender Verhältnisse die Heimat nur in der Absicht verlassen, ganz Gallien anzugreifen, die Herrschaft an sich zu reißen, sich von allem Land, das ihrer Meinung nach geeignetste und fruchtbarste als Wohnsitz zu nehmen und die übrigen Stämme sich tributpflichtig zu machen. Sie baten mich um die Erlaubnis, einen allgemeinen Landtag ganz Galliens für einen bestimmten Termin anzuberaumen. Sie hätten Verschiedenes, worum sie mich gemäß gemeinsamen Beschluss bitten wollten. Als dies genehmigt war, setzten sie den Termin für den Landtag fest und verpflichteten sich eidlich, nichts aus ihm verlauten zu lassen, außer wenn es auf gemeinsamen Beschluss ausdrücklich verlangt sei. 31. Eckige Klammer zu: Nach Auflösung des Landtages kehrten die Stammesfürsten, die vorher bei mir gewesen waren, zu mir zurück und baten mich, insgeheim mit mir über ihr und aller Schicksal sprechen zu dürfen. Als ihnen das bewilligt war, warfen sich mir alle weinend zu Füßen, ebenso sehr erbeten sie dringend und erstrebten sie, dass ihre Ausführungen nicht verraten würden, wie sie das, was sie auch dem Herzen hätten, erreichen wollten. Sie sehen nämlich, dass sie den furchtbarsten Martern entgegengingen, falls es verraten werde. Ihr Wortführer war der Haduativikiakos. In ganz Gallien gäbe es zwei Parteien. Die Führung der einen hätten die Heduer, die der anderen die Arfaner. Während diese die vielen Jahre ernsthaft um den Vorrang stritten, sei es dazu gekommen, dass von den Arfanern und Sequanern Germanen als Söldner angeworben wurden. Von diesen hätten anfangs nur ungefähr 15.000 den Rhein überschritten. Als aber diese wilden Barbaren am Lande, an der Kultur und Wohlhabenheit Geschmack gefunden hatten, seien mehr übergesetzt. Jetzt seien in Gallien schon an die 120.000 Mann. Gegen diese hätten die Heduer und ihre Schutzbefohlenen einmal und ein zweites Mal gekämpft. Zum Weichen gebracht, hätten sie eine schwere Niederlage erlitten und den ganzen Adel, den ganzen Senat und die ganze Ritterschaft verloren. Durch diese Schlachten und Niederlagen zusammengebrochen, seien sie, die infolge ihrer Tapferkeit und ihres Freundschafts- und Bundesverhältnisses mit den Römern vorher in Gallien die erste Rolle gespielt hätten, genötigt worden, den Sequanern die vornehmsten Männer des Staates als Geiseln zu stellen und den Stamm eidlich zu verpflichten, diesen nicht zurückzuverlangen, noch das römische Volk um Hilfe anzuflehen, noch sich dagegen zu sträuben, ständig der Herrschaft jener unterworfen zu bleiben. Er allein vom ganzen Stamme habe nicht dazu gebt acht werden können, den Schwur zu leisten oder seine Kinder als Geiseln zu stellen. Deswegen sei er aus seinem Lande geflohen und nach Rom zum Senat gekommen, um Hilfe zu erbitten. Werde er doch allein weder durch Eid, Schwur, noch durch Geiseln gebunden. Aber schlimmer sei es den siegreichen Sequanern als dem besiegten Heduern ergangen. Ariovist nämlich, der König der Germanen, habe sich in ihrem Lande festgesetzt und bereits ein Drittel des sequanischen Landes, des besten ganz Galliens, in Besitz genommen. Jetzt verlange er von den Sequanern, das zweite Drittel zu räumen, weil vor einigen Monaten 24.000 Haruder zu ihm gestoßen seien, für die Land- und Wohnraum bereitgestellt werden müsse. In wenigen Jahren werde es so weit sein, dass alle vom gallischen Boden vertrieben würden und alle Germanen den Rhein überschritten. Das germanische Land könne man mit dem gallischen nicht vergleichen, ebenso wenig ihre Lebensweise mit jener. Ariovist aber übe, seit er die Gallie besiegt habe, die Schlacht habe bei Magetobriga stattgefunden, stolz und grausam seine Herrschaft aus. Die Kinder der Vornehmsten fordere er als Geiseln und verübe alle Arten von Grausamkeit an ihnen, wenn etwas nicht auf seinen Wink oder nach seinem Willen geschehe. Ein grausamer, jähzorniger, verwegener Mensch sei er. Länger könne man seine Herrschaft nicht ertragen. Wenn nicht bei mir und dem römischen Volke Hilfe zu erhalten sei, dann müssten alle Gallier dasselbe wie die Helvetier tun, nämlich auswandern, andere von den Germanen entfernte Wohnsitze suchen und jedes Los, wie es sich auch immer gestalte, tragen. Er zweifle nicht, dass Ariovist, wenn er etwas davon erfahre, alle in seiner Hand befindlichen Geiseln aufs Grausamste hinrichten werde. Ich könne aufgrund meines und meines Heeresansehens, aufgrund meines jüngsten Sieges und im Namen des römischen Volkes verhindern, dass die Germanen in noch größerer Menge den Rhein überschritten und ganz Gallien vor der Gewalttat Ariovists schützen. 32. Eckige Klammer zu. Nach dieser Rede des Diviciacus begannen alle Anwesenden, mich unter vielen Tränen um Hilfe anzuflehen. Es fiel mir auf, dass diese Quaner als einzige nicht derartiges taten wie die übrigen, sondern traurig mit gesenkten Häuptern zur Erde starrten. Da ich den Grund hierfür nicht recht begriff, fragte ich sie danach. Ohne zu antworten, verharrten diese Quaner schweigend in der gleichen Niedergeschlagenheit. Als ich wiederholt fragte und keiner von ihnen auch nur ein Wort herausbringen konnte, antwortete der Diviciacus: Die Lage der Sequaner sei dadurch beklagenswerter und schrecklicher als die der übrigen, weil sie allein nicht einmal im Geheimen sich zu beklagen, noch um Hilfe zu flehen wagten und die Grausamkeit des abwesenden Ariovist so fürchteten, als ob er persönlich da sei. Den übrigen stehe nämlich die Möglichkeit zu fliehen frei, die Sequaner dagegen, die in ihrem Land Ariovist aufgenommen hätten und deren Städte sämtlich in seiner Gewalt ständen, müssten alle Grausamkeiten über sich ergehen lassen. 33. Eckige Klammer zu. Als ich dies vernahm, sprach ich den Galliern Mut zu und versprach ihnen, mich dieser Angelegenheit anzunehmen. Ich hegte große Hoffnung, dass Ariovist aufgrund meiner Verdienste um ihn 81 und meines Ansehens seine Gewalttaten einstellen werde. Nach diesem Zuspruch entließ ich die Versammelten. Es veranlassten mich viele Gründe, die Angelegenheit zu bedenken und zu regeln. Vor allem sah ich, dass die Heduer, die vom Senat oft als Brudervolk bezeichnet worden wären, in germanischer Knechtschaft schmachteten. Ebenso wusste ich, dass ihre Geiseln in der Hand Ariovists und der Sequaner sich befanden. Dies aber hielt ich angesichts der so machtvollen Herrschaft des römischen Volkes für eine für mich selbst und den Staat geradezu empörende Schmach. Dass ferner die Germanen sich allmählich daran gewöhnten, den Rhein zu überschreiten und in großen Massen nach Gallien zu kommen, war, wie ich sah, eine Gefahr für unser Volk. Auch glaubte ich, dass die wilden Barbaren sich nicht zurückhalten lassen würden, wenn sie erst einmal ganz Gallien besetzt hätten, wie einst die Kimbern und Teutonen in die Provinz einzudringen und von dort nach Italien zu ziehen. Dem müsste schnellstens begegnet werden. Ariovist selbst aber hatte einen solchen Hochmut und eine solche Anmaßung angenommen, dass er ganz unerträglich erschien. 34. Eckige Klammer zu. Deswegen beschloss ich, zu ihm Gesandte mit dem Ersuchen zu schicken, einen Ort inmitten zwischen uns beiden für eine Aussprache zu bestimmen. Ich wolle mit ihm über eine Staatsangelegenheit und über für beide hochwichtige Dinge verhandeln. Diesen Gesandten gab Ariovist die Antwort, er wäre, wenn er selbst etwas von mir wolle, zu mir gekommen. Wenn ich etwas von ihm wolle, müsse ich schon zu ihm kommen. Außerdem wage er nicht, ohne Heer in die Teile Galliens zu kommen, die ich besetzt hielte, und ein Heer könne er nicht ohne Zufuhrmöglichkeit und große Umstände an einen Ort zusammenziehen. Ihm aber erscheine es erstaunlich, was ich oder überhaupt das römische Volk in seinem Gallien zu suchen hätte, das er im Kriege unterworfen habe. 35. Eckige Klammer zu. Als mir diese Antwort überbracht worden war, schickte ich nochmals Gesandte zu ihm mit folgenden Aufträgen: Da er trotz so großer Auszeichnungen durch mich und das römische Volk während meiner Konsulats hatte er vom Senat den Ehrentitel König und Freund erhalten, mir und dem römischen Volke so seinen Dank abstatte, dass er es lästig finde, trotz Einladung zu einer Aussprache zu erscheinen, und glaube, nicht über eine gemeinsame Angelegenheit sprechen und sich in Kenntnis setzen zu brauchen. Fordere ich Folgendes von ihm: Erstens sollen keine weiteren Menschen mehr über den Rhein nach Gallien herübersetzen. Dann solle er die Geiseln, die er von den Häduern habe, zurückgeben und den Sequanern erlauben, die ihren zurückzuschicken. Schließlich solle er die Häduer durch keine Gewalttaten reizen und weder sie noch ihre Bundesgenossen angreifen. Handle er so, so werde zwischen mir und dem römischen Volke mit ihm dauernde herzliche Freundschaft bestehen. Erreichte ich aber das nicht, so würde ich über die an den Häduern verübten Gewalttaten nicht hinwegsehen können. Denn nach dem aus dem Konsulatsjahr des Marcus Messala und Marcus Piso stammenden Senatsbeschluss sollte der Verwalter der Provinz, was er nur im Interesse des römischen Staates tun könne, die Häduer und übrigen Bundesgenossen des römischen Volkes schützen. 36. Eckige Klammer zu. Hierauf erwiderte Ariovist: Kriegsrecht sei es, dass die Sieger über die Besiegten nach ihrem Belieben herrschten. Die Römer pflegten auch über die Besiegten nicht nach Vorschrift eines anderen, sondern nach eigenem Gutdünken zu gebieten. Wenn er selbst dem römischen Volke nicht vorschreibe, wie es sein Recht vertrete, so dürfe er auch nicht in seinem Rechte vom römischen Volke behindert werden. Die Häduer habe er sich, da sie das Kriegsglück erprobt hätten, mit ihm feindlich zusammengestoßen und überwunden worden seien, tributpflichtig gemacht. Großes Unrecht beginge ich, wenn ich ihm seit meiner Ankunft seine Einnahmen schmälere. Den Häduern werde er die Geiseln nicht zurückgeben. Aber er werde weder sie, noch die Bundesgenossen unrechtmäßig bekriegen, wenn sie dabei verblieben, worüber man sich geeinigt habe, und ihren Tribut alljährlich zahlten. Täten sie das nicht, so werde ihnen der Name Brüder des römischen Volkes wenig nützen. Wenn ich ihm drohte, ich würde die an den Häduern begangenen Gewalttaten nicht hingehen lassen, so habe bisher noch niemand ohne seinen Untergang mit ihm gekämpft. Wenn ich wolle, so solle ich kommen. Ich würde merken, was unbesiegte Germanen, völlig in den Waffen geübt und während 14 Jahren ohne ein Dach über dem Kopf, an Tapferkeit ausrichteten. 37. Eckige Klammer zu. Diese Aufträge wurden mir zur gleichen Zeit überbracht, als Gesandte von den Häduern und Treverern erschienen, die der Häduer, um sich zu beklagen, dass die Haruden, die erst kürzlich nach Gallien übergesetzt waren, ihr Land verwüsteten. Nicht einmal durch Stellung von Geiseln hätten sie von Ariovist friedliches Verhalten erwirken können. Die Treverer aber klagten, dass 100 Gaue der Sueben am Ufer des Rheins sich niedergelassen hätten, die nun den Rhein zu überschreiten versuchten. Die Brüder Nasura und Kimberius seien ihre Führer. Hierdurch stark beunruhigt, glaubte ich, mich beeilen zu müssen, um nicht, wenn eine neue Schar Sueben sich mit den schon vorhandenen Truppen Ariovists vereinigte, schweren Widerstand leisten zu müssen. Daher sorgte ich schnellstens für die Verpflegung und rückte in Allmärschen gegen Ariovist vor. 38. Eckige Klammer zu. Nach einem 3-Tage-Marsch wurde mir gemeldet, dass Ariovist mit allen seinen Truppen zur Besetzung von Besancon, der größten sequanischen Stadt, aufgebrochen und bereits einen Weg von 3 Tagen vorgerückt sei. Damit dies nicht erfolge, glaubte ich, alle Vorkehrungen treffen zu müssen. Denn in dieser Stadt lagerten größte Vorräte aller kriegswichtigen Dinge. Außerdem war sie durch ihre natürliche Lage so geschützt, dass sie große Möglichkeit bot, den Krieg in die Länge zu ziehen. Der Fluss Doubs schließt, sie in einer Schleife umfließend, fast die ganze Stadt ein. Den Zwischenraum von knapp 600 Schritten, wo der Fluss nicht fließt, füllt ein hoher Berg aus, da die Flussufer auf beiden Seiten seinen Fuß berühren. Eine ihn umgebende Mauer macht ihn zur Festung und verbindet ihn eng mit der Stadt. Dorthin marschierte ich in Eilmärschen bei Tag und Nacht, besetzte die Stadt und legte eine Besatzung hinein. 39. Eckige Klammer zu. Während ich mich wenige Tage der Verpflegung und Zufuhr wegen bei Besancon aufhielt, befiel plötzlich ein so großer Schrecken das ganze Heer, dass er in bedenklicher Weise alle lähmte. Auf die Fragen der Römer hin hatten nämlich Gallier und Kaufleute erzählt, die Germanen seien ungeheuer groß und unglaublich tapfer und waffengeübt. Häufig seien sie mit ihnen zusammengekommen und hätten nicht einmal ihre Miene und den Funkeln den Blick ihrer Augen ertragen können. Diese Angst befiel zuerst die Militärer Tribunien, Präfekten und die übrigen, die aus Rom aus persönlicher Freundschaft sich mir angeschlossen hatten und keine Kriegserfahrung besaßen. Von ihnen baten die einen aus diesem, die anderen aus jenem Vorwande, der angeblich die Rückreise nach Rom erforderlich mache, um Urlaub. Einige blieben aus Scham, um dem Verdacht der Furcht zu entgehen. Aber sie konnten weder ihre Miene verstellen, noch bisweilen ihre Tränen zurückhalten. In ihren Zelten versteckt, bejammerten sie ihr Los und beklagten ihre gemeinsame Gefahr. Allgemein wurden im ganzen Lager Testamente abgefasst. Durch ihr Gerede und ihre Furcht wurden allmählich auch die kriegserfahrenen Soldaten, Zenturionen und Reiterführer bestürzt. Von diesen erklärten die, welche als weniger ängstlich gelten wollten, sie hätten vor dem Feind keine Angst, fürchteten aber den engen Weg, die großen zwischen ihnen und Ariovist liegenden Wälder oder die nicht ausreichende Möglichkeit, den Proviant heranzuschaffen. Einige gaben mir auch zu verstehen, dass, wenn ich den Befehl zum Aufbruch und Angriff gebe, die Truppe dem Befehl keine Folge leisten und aus Furcht nicht marschieren werde. 40. Eckige Klammer zu. Als ich dies wahrnahm, berief ich einen Kriegsrat aller Abteilungen, ließ an ihm alle Zenturionen teilnehmen und machte ihnen heftige Vorwürfe. Erstens, dass sie sich einbildeten, es sei ihre Aufgabe, zu planen oder zu überlegen, wohin oder zu welch taktischem Einsatz sie geführt werden sollten. Unter meinem Konsulat habe sich Ariovist eifrigst um die Freundschaft des römischen Volkes bemüht. Warum nehme man an, er werde so leichtsinnig seine Dankespflicht verletzen? Ich für meine Person sei überzeugt, er werde weder die Freundschaft mit mir, noch die mit dem römischen Volke aufs Spiel setzen, wenn er erst einmal meine Forderungen kennengelernt und die Berechtigung meiner Vorschläge eingesehen habe. Sollte er aber doch aus Verblendung oder Wahnsinn den Krieg vom Zaune brechen, was in aller Welt fürchteten sie denn da? Warum zweifelten sie an ihrer Tapferkeit und an meiner Umsicht? Zu einer gefährlichen Auseinandersetzung mit diesem Feinde sei es schon zu den Zeiten der Vorfahren gekommen, als durch die Überwindung der Kimbern und Teutonen durch Gabius Marius das Heer nicht geringeren Ruhm als der Feldherr selbst erntete. Eine zweite sei erst kürzlich in Italien im Sklavenkriege erfolgt, in dem ein gewisses Maß von Kriegsübung und Zucht von den Römern übernommen, die Gefahr vergrößerte. Daraus könne man beurteilen, wie sehr sich zähe Ausdauer auswirke, weil sie die Gegner, die sie eine geraume Zeit in schlechtem Bewaffnungszustand ohne Grund gefürchtet hätten, später, als sie mit Waffen wohl ausgerüstet und bereits siegreich gewesen seien, doch geschlagen hatten. Schließlich seien es doch dieselben Germanen, mit denen die Helvetier oft genug zusammengeraten seien und die sie nicht nur auf eigenem, sogar auf deren Boden meistens überwunden hätten, die Helvetier, die doch keinen Vergleich mit dem römischen Heere aushielten. Wenn aber die unglückliche Schlacht und die Flucht der Gallier auf jemand Eindruck mache, der könne, wenn er nach dem Grunde suche, feststellen, dass Ariovist erst, als die Gallier durch den langen Krieg erschöpft gewesen seien, er selbst sich im Sumpfgebiet durch lange Monate im Lager gehalten und keine Gelegenheit, ihn anzugreifen, geboten habe, plötzlich über die bereits am glücklichen Ausgang des Kampfes verzweifelnd den und versprengten hergefallen sei und mehr durch List und Tücke als durch Tapferkeit gesiegt habe. Diese List sei angebracht gewesen bei unerfahrenen Barbaren. Dass aber durch sie römische Heere erledigt werden könnten, hoffe nicht einmal Ariovist selbst. Die aber, welche ihre übereigene Furcht hinter angeblichem Getreidemangel und der Unpassierbarkeit des Weges versteckten, handelten anmaßend, da sie anscheinend am Verantwortungsgefühl des Feldherrn zweifelten oder ihm Vorschriften machten. Dies sei meine Sorge. Getreide lieferten die Sequaner, Leuker und Lingonen. Schon reife auf den Feldern das Getreide. Den Weg würden sie in Kürze selbst beurteilen können. Was das nun anbetreffe, dass man rede, die Truppe werde nicht gehorchen und nicht marschieren, so mache das nicht den geringsten Eindruck auf mich. Ich wisse nämlich, dass bei all denen, welchen das Heer den Gehorsam verweigert habe, der Erfolg gefehlt habe und sie der Beutegier überführt worden seien. Meine Uneigennützigkeit aber sei durch mein ganzes Leben erwiesen und mein Erfolg durch den Helvetierkrieg allgemein bekannt. Daher würde ich, was ich sonst für eine spätere Zeit aufgeschoben hätte, sofort verwirklichen und schon in der nächsten Nacht um die vierte Nachtwache aufbrechen, um möglichst schnell feststellen zu können, ob bei ihnen Scham und Pflichtbewusstsein oder die Furcht vorherrsche. Und sollte mir sonst niemand folgen, so würde ich mit der 10. Legion allein marschieren, an der ich nicht zweifelte. Sie werde meine Leibgarde sein. Diese Legion bevorzugte ich vor allem und schenkte ihr mein besonderes Vertrauen. 41. Eckige Klammer zu. Nach dieser Ansprache schlug in auffallender Weise die Stimmung um, und höchste Kampfesfreudigkeit und Kriegsbegeisterung wurde geweckt. Sofort stattete die 10. Legion durch ihre Militärtribunen mir ihren Dank ab, dass ich über sie das beste Urteil gefällt hätte, und versicherte mich ihrer völligen Bereitschaft für den Kampf. Darauf besprachen sich die übrigen Legionen mit ihren Militärtribunen und den rangältesten Zenturionen, um sich durch sie bei mir zu entschuldigen. Sie hätten niemals Bedenken, noch Furcht gehabt und sich nicht eingebildet, dass die höchste Entscheidung des Krieges ihrem Urteil und nicht dem Feldherrn zukomme. Ich nahm ihre Entschuldigung entgegen. Die Marschroute ließ ich durch die Vikiagus, zu ihm hatte ich unter den Galliern das größte Vertrauen, festlegen in der Art, dass ich das Heer einen Umweg von mehr als 50 Meilen über freies Gelände führte. Um die vierte Nachtwache marschierte ich, wie ich angekündigt hatte, los. Am 7. Tage bekam ich nach ununterbrochenem Marsch von Spätrups die Meldung, dass Ariovists Truppen 24 Meilen von uns entfernt waren. 42. Eckige Klammer zu. Als Ariovist mein Eintreffen erfuhr, schickte er Gesandte zu mir, was er wegen einer Aussprache vorher verlangt habe, ergebe sich jetzt von selbst, da ich näher herangerückt sei und er glaube, ohne Gefahr an ihr teilnehmen zu können. Ich wies das Anerbieten nicht zurück und glaubte schon, er komme zur Besinnung, da er das, was er mir vorher auf meine Bitte abgeschlagen habe, jetzt von selbst anbiete. So machte ich mir schon große Hoffnungen, es werde mit Rücksicht auf meine und des römischen Volkes ihm bewiesenen großen Verdienste, wenn erst meine Forderungen bekannt seien, dazu kommen, dass er seine hartnäckige Haltung aufgebe. Für die Aussprache wurde der 5. Tag festgesetzt. Als inzwischen wiederholt Unterhändler zwischen uns wechselten, forderte Ariovist, ich solle keine Fußsoldaten mitbringen. Er fürchte, von mir in einen Hinterhalt gelockt zu werden. Beide sollten nur mit Reitern erscheinen, sonst werde er überhaupt nicht kommen. Weil ich die Aussprache weder durch einen Vorwand aufheben lassen wollte, noch mein Leben gallischen Reitern anzuvertrauen wagte, hielt ich es für das Zweckmäßigste, ihnen alle Pferde wegzunehmen und damit die Zehner beritten zu machen, um, wenn es des Eingreifens bedürfe, einen möglichst treuen Schutz zu haben. Als dies geschah, sagte einer der Zehner nicht unwitzig, ich tue mehr, als ich versprochen hätte. Versprochen hätte ich, die Zehner zu meiner Leibwache zu machen, jetzt versetze ich sie in den Ritterstand. 43. Eckige Klammer zu. In einer Ebene erhebt sich dort eine ziemliche Anhöhe, ungefähr gleich weit von beiden Lagern entfernt. Hier trafen wir uns abmachungsgemäß zur Aussprache. Ich ließ die Legion, die hoch zu Ross mich begleitet hatte, 200 Schritt von dieser Anhöhe entfernt halten. In derselben Weise postierten sich Ariovists Reiter in gleicher Entfernung. Ariovist forderte, dass wir vom Pferde herab das Gespräch führten und nur 10 Mann als Gefolge bei uns hatten. Nach der Ankunft wies ich auf meine und des Senats ihm bewiesenen Auszeichnungen hin. Habe Ariovist doch vom Senat den Ehrentitel König und Freund erhalten, seien ihm doch in großzügigster Weise Geschenke gesandt worden. Ich wies darauf hin, dass dies nur wenigen zuteil geworden sei und nur für große Verdienste erwiesen zu werden pflege. Da er weder Anspruch noch eine Berechtigung zu einer Forderung habe, habe er diese Auszeichnung allein meinem und des Senats Entgegenkommen und Güte zu verdanken. Ich wies auch darauf hin, wie alte und berechtigte Gründe für unsere enge Freundschaft mit den Helduern mitsprächen, wie häufige und wie ehrenvolle Senatsbeschlüsse für sie in Kraft getreten seien, wie die Helduer zu jeder Zeit die Führung in ganz Gallien besaßen, schon bevor sie sich um die römische Freundschaft bemüht hatten. Beim römischen Volke sei es Brauch, dass seine Bundesgenossen und Freunde nicht nur nichts einbüßten, sondern an Einfluss, an Ehre und Ansehen gewinnen. Was sie vollends in das Freundschaftsverhältnis mit den Römern mitgebracht hätten, wer könnte es zulassen, dass ihnen das wieder entrissen werde? Hierauf stellte ich dieselben Forderungen, die ich den Gesandten mitgegeben hatte. Er solle weder die Helduer noch ihre Bundesgenossen angreifen, die Geiseln zurückgeben und, wenn er schon keine Germanen nach Hause schicken könne, wenigstens keine weiteren mehr über den Rhein setzen lassen. 44. Eckige Klammer zu Ariovist antwortete auf meine Forderungen nur kurz. Von seinen Taten machte er viel Rühmens. Den Rhein habe er nicht aus eigenem Antriebe überschritten, sondern von den Galliern gebeten und geholt. Nicht ohne große Hoffnung und Aussicht auf Beute habe er die Heimat und die Verwandten verlassen. Er verfüge nur über die Wohnsitze in Gallien, die von ihnen selbst ihm abgetreten seien. Die Geiseln seien von ihnen freiwillig gestellt worden. Den Tribut nehme er nach dem Kriegsrecht, wie ihn die Sieger den Besiegten aufzuerlegen pflegten. Nicht er habe gegen die Gallier, sondern diese hätten gegen ihn zu den Waffen gegriffen. Alle Stämme Galliens seien auf den Plan getreten, um ihn zu berennen, und hätten gegen ihn im Felde gelegen. Alle diese Truppen seien von ihm in einer einzigen Schlacht geschlagen und überwältigt worden. Wenn sie noch einmal einen Versuch wagen wollten, er sei zum Kampfe bereit. Wenn sie aber Frieden haben wollten, dann sei es unbillig, den Tribut zu verweigern, den sie bis zu diesem Tage freiwillig geleistet hatten. Die Freundschaft mit dem römischen Volke müsse ihm Vorteile und Schutz, nicht Nachteile bringen. In dieser Hoffnung habe er sie gesucht. Wenn aber durch Eingreifen des römischen Volkes sein Tribut geschmälert und die Tributpflichtigen ihm entzogen würden, werde er nicht minder gern die römische Freundschaft ausschlagen, wie er sie erstrebt habe. Wenn er eine Anzahl Germanen nach Gallien führe, so tue er das, um sich zu schützen, nicht um Gallien anzugreifen. Beweis dafür sei, dass er nur gebeten gekommen sei und keinen Angriffs-, sondern nur einen Verteidigungskrieg geführt habe. Er sei früher nach Gallien gekommen als das römische Volk. Niemals vorher habe ein römisches Heer die Grenzen der Provinz überschritten. Was wolle ich eigentlich von ihm? Warum dränge ich in seine Besitzungen ein? Dieses Gallien sei seine Provinz, wie jenes römische. Wie ihm selbst nicht erlaubt werden dürfe, in römisches Gebiet einzubrechen, ebenso seien die Römer nicht berechtigt, ihn in seinem Recht zu hindern. Wenn ich behaupte, die Helduer seien vom Senat mit dem Ehrennamen Freunde ausgezeichnet worden, so sei er nicht so ungebildet und in der Geschichte unbewandert, um nicht zu wissen, dass im letzten Allobrogerkriege weder die Helduer den Römern Hilfe gebracht, noch in den Kämpfen mit ihm und den Sequanern die Hilfe des römischen Volkes genossen hatten. Er müsse den Verdacht haben, ich unterhalte unter dem Vorwand einer Freundschaft das Heer in Gallien nur, um ihn zu überwältigen. Wenn ich nicht abzöge und das Heer aus diesen Gegenden wegführte, werde er in mir nicht den Freund, sondern den Feind sehen. Wenn er mich beseitige, werde er sich bei Patriziern und Führern des römischen Volkes beliebt machen. Das wisse er nämlich von diesen persönlich, deren Dank und Freundschaft er durch meine Beseitigung gewinnen könne. Zöge ich aber ab und überließe ihm den freien Besitz, werde er mich reichlich belohnen, und ich würde alle Kriege, die ich führen wolle, ohne Schwierigkeit und von ihm nicht bedroht zu Ende führen. 45. Eckige Klammer zu. Ich führte vieles dafür an, weswegen ich mein Unternehmen nicht aufgeben könne. Weder meine, noch des römischen Volkes Gewohnheit lasse es zu, hochverdiente Bundesgenossen im Stiche zu lassen, noch sei es meine Meinung, dass Ariovist mehr Anspruch auf Gallien habe als die Römer. Die Arvener und Rutenen seien von Quintus Fabius Maximus im Kriege überwunden worden. Aber das römische Volk habe mit ihnen Nachsicht geübt, ihr Land nicht zur Provinz gemacht und ihnen keine Abgaben auferlegt. Wenn man gerade die älteste Zeit in Betrachtet, dann sei die Herrschaft des römischen Volkes in Gallien wohlberechtigt. Wenn die Entscheidung des Senats beachtet werden solle, dann müsse Gallien frei sein, das, wenn auch im Kriege besiegt, seinem Wunsche gemäß selbstständig bleiben solle. 46. Eckige Klammer zu: Während dieser Aussprache wurde mir gemeldet, dass Ariovists Reiter sich der Anhöhe näherten, an die Römer heranritten und Steine und Spieße auf sie schleuderten. Ich brach die Unterredung ab, zog mich zu meinen Leuten zurück und verbot ihnen, auch nur einen feindlichen Schuss zu erwidern. Denn wenn ich auch sah, dass ein Kampf mit der Reiterei ohne irgendwelche Gefahr für meine ausgewählte Legion ausgehen werde, glaubte ich, es nicht dazu kommen lassen zu dürfen, dass nach Vertreibung der Feinde behauptet werden könne, diese seien gegen Treue und Glauben bei der Aussprache in einen Hinterhalt gelockt worden. Als bei der Truppe bekannt geworden war, mit welcher Unverschämtheit Ariovist in der Aussprache mir das Recht auf ganz Gallien abgesprochen habe, wie seine Reiter unsere angegriffen hätten und dieser Vorfall die Unterredung gestört habe, beseelte eine weit größere Begeisterung und Kampfeslust das Heer. 47. Eckige Klammer zu: Zwei Tage später schickte Ariovist zu mir Gesandte. Er wolle über die Dinge, deren Behandlung begonnen, aber nicht zu Ende geführt sei, mit mir sprechen. Ich solle erneut einen Tag für die Zusammenkunft bestimmen oder, falls ich dies nicht gern wolle, einen von meinen Legaten zu ihm schicken. Ein Grund zu einer Unterredung schien mir nicht mehr vorzuliegen, dies umso weniger, als tags zuvor die Germanen sich nicht hatten zurückhalten können, Geschosse auf uns zu schleudern. Einen von meinen Legaten würde ich, wie ich glaubte, nur mit großer persönlicher Gefahr für diesen zu ihm schicken und dem wilden Menschen ausliefern können. Am zweckmäßigsten schien es mir, zu ihm Gaius Valerius Procillus zu schicken, den Sohn des Gaius Valerius Capurus, einen sehr tüchtigen und gebildeten jungen Mann. Sein Vater war von Gaius Valerius Flaccus mit dem Bürgerrecht beschenkt worden, einerseits wegen seiner treuen Ergebenheit und wegen seiner Kenntnis der gallischen Sprache, die Ariovist bei seiner langjährigen Übung darin häufig gebrauchte, andererseits weil kein Anlass vorlag, sich an ihm zu vergreifen. Ihm gab ich Marcus Metius mit, der Ariovists Gastfreundschaft genoss. Ich trug ihm auf, Ariovists Äußerungen zur Kenntnis zu nehmen und mir zu berichten. Als sie dieser bei sich im Lager erblickte, schrie er in Gegenwart seiner Leute, weshalb sie zu ihm kämen. Etwa um zu spionieren. Als sie zu antworten versuchten, hinderte er sie daran und ließ sie in Ketten legen. 48. Eckige Klammer zu: Am gleichen Tage rückte er vor und lagerte 6 Meilen von mir entfernt am Fuß eines Berges. Tags darauf führte er seine Truppen an meinem Lager vorüber und schlug 2 Meilen weiter sein Feldlager auf in der Absicht, mich von der Getreidezufuhr aus dem Gebiet der Sequaner und Hedua abzuschneiden. Von diesem Tage an führte ich 5 Tage ununterbrochen meine Truppen vor sein Lager und stellte sie in Schlachtordnung auf, um ihm, falls er sich mit mir im Kampfe messen wolle, dazu Gelegenheit zu geben. An all diesen Tagen hielt Ariovist sein Heer im Lager. In Reiterkämpfe ließ er sich aber täglich ein. Es war dies die Kampfesweise, in der die Germanen Übung besaßen. Er hatte 6000 Reiter und ebenso viel schnellste und kühnste Fußsoldaten. Diese hatten sich gegenseitig, ging es doch auf Leben und Tod aus der ganzen Truppenmenge ausgewählt. Zusammen bildeten sie eine Kampfeinheit. Die Reiter zogen sich zu ihren Fußsoldaten zurück. Diese stürmten von allen Seiten herbei, wenn ernstere Gefahr drohte. War ein Reiter schwerer verwundet vom Pferde gestürzt, so umringten sie ihn schützend. Musste man an irgendeiner Stelle weiter vorrücken oder schneller sich zurückziehen, waren sie infolge ihrer Übung so schnell, dass sie, sich an den Mähnen emporhebend und laufend, mit den Pferden Schritt hielten. 49. Eckige Klammer zu: So wie ich merkte, dass der Feind sich im Lager halte, suchte ich, um nicht länger von der zuvor abgeschnitten zu werden, ungefähr 600 Schritte weiter entfernt von der Stelle, wo die Germanen lagerten, einen für ein Lager geeigneten Platz aus, kam in dreifacher Linie dorthin und befahl, dass die erste und zweite Linie unter Waffen bleibe, die dritte aber das Lager verschanze. Dieser Platz war, wie gesagt, an die 600 Schritte vom Feinde entfernt. Hierher schickte Ariovist ungefähr 16.000 schlagfertige Fußsoldaten mit der ganzen Reiterei. Diese sollten beunruhigen und bei den Schanzarbeiten stören. Dessen ungeachtet ließ ich, wie ich bestimmt hatte, die zwei Linien den Feind abwehren, die dritte die Arbeit zu Ende führen. Nach vollendeter Befestigung ließ ich zwei Legionen und einen Teil der Hilfstruppen im Lager. Die übrigen vier Legionen führte ich in das größere zurück. 50. Klammer zu. Am folgenden Tage führte ich nach bisheriger Gewohnheit meine Truppen aus beiden Lagern heraus, rückte ein wenig vom größeren Lager weiter vor, machte mich kampfbereit und gab dem Feinde Gelegenheit, sich zu stellen. Als ich sah, dass dieser nicht einmal jetzt herauskam, führte ich ungefähr um die Mittagszeit das Heer ins Lager zurück. Da erst schickte Ariovist einen Teil seiner Truppen aus, welcher das kleinere Lager stürmen sollte. Heftig kämpfte man auf beiden Seiten bis zum Abend. Bei Sonnenuntergang führte Ariovist seine Truppen, sie hatten viele verwundet, aber auch selbst viele Wunden erlitten, ins Feldlager zurück. Als ich Gefangene fragte, warum Ariovist keine Entscheidungsschlacht schlage, stellte ich folgenden Grund fest: Bei den Germanen herrsche der Brauch, dass die Frauen aufgrund von Rannen und Weissagungen offenbarten, ob es vorteilhaft sei, die Schlacht zu liefern oder nicht. Diese erklärten, es sei nicht vom Schicksal bestimmt, dass die Germanen siegten, wenn sie vor dem Neumond kämpften. 51. Klammer zu. Tags darauf hielt ich zum Schutze beider Lager eine ausreichende Truppe zurück. Alle Bundesgenossentruppen ließ ich vor den Augen der Feinde vor dem kleinen Lager aufmarschieren, weil ich im Verhältnis zur Zahl der Feinde über zu wenig Kerntruppen verfügte, so dass ich die verbündeten Truppen zum Schein einsetzte. Die eigenen Truppen ließ ich in dreifacher Schlachtreihe aufmarschieren und rückte bis zum feindlichen Lager vor. Jetzt erst führten die Germanen gezwungenermaßen ihre Truppen aus dem Lager heraus und stellten sie nach Stämmen geordnet in gleichen Abständen auf, die Haruder, Markomannen, Triboker, Mangionen, Nemeter, Sedusier und Sweben. Ihre ganze Streitmacht umstellten sie mit ihren Wagen und Transportkarren, damit keine Hoffnung auf Flucht blieb. Auf diese stellten sie ihre Frauen, welche die in den Kampf ziehenden Männer mit ausgebreiteten Armen unter Tränen anflehten, sie nicht den Römern in die Gefangenschaft auszuliefern. 52. Klammer zu. Ich stellte die einzelnen Legionen unter den Befehl eines Legaten und Quästors, damit jedermann sie zu Zeugen seiner Tapferkeit habe. Ich selbst eröffnete auf dem rechten Flügel den Kampf. Dort war, wie ich feststellte, der Feind am wenigsten stark. So heftig griffen meine Truppen auf das gegebene Zeichen den Gegner an, und dieser stürmte so plötzlich und rasch vor, dass es keinen Raum mehr gab, auf die Gegner die Wurfspieße zu schleudern. Man ließ diese zurück und kämpfte mit dem Schwerte Mann gegen Mann. Aber die Germanen bildeten nach ihrer Gewohnheit dicht geschlossene Kampfeinheiten und parierten den Schwerteangriff. Da fanden sich mehrere Römer, die in die Kampfschar hineinsprangen, die Schilde mit den Händen hinwegrissen und von oben herab Wunden schlugen. Während der Feind auf dem linken Flügel geworfen und in die Flucht gejagt wurde, setzte er uns infolge seiner zahlenmäßigen Überlegenheit auf dem rechten Flügel hart zu. Als dies der Reiterführer Publius Crassus der Jüngere bemerkte, er hatte einen freieren Ausblick als die, welche im Kampfe standen, schickte er die dritte Linie unseren schwer bedrängten Leuten zu Hilfe. 53. Klammer zu. So entbrannte der Kampf von Neuem, alle Feinde flohen und ließen von der Flucht nicht eher ab, bis sie, es waren von dort ungefähr 50 Meilen, an den Rhein kamen. Nur wenige mühten sich, auf ihre Kräfte bauend, den Fluss zu durchschwimmen oder auf vorgefundenen Narren ihr Leben zu retten. Unter diesen befand sich Ariovist, der einen ans Ufer gebundenen Kahn fand und in diesem floh. Die römischen Reiter holten alle übrigen ein und hieben sie nieder. Ariovist hatte zwei Frauen, eine Swebin, welche er von Hause mitgenommen hatte, und eine Nurikerin, die Schwester des Königs Vokkio, die ihm von ihrem Bruder zugeführt worden war und die er in Gallien geheiratet hatte. Beide kamen auf der Flucht um. Von seinen zwei Töchtern wurde die eine getötet, die andere gefangen genommen. Als Gallus Valerius Procillus mit dreifachen Ketten gefesselt von Wächtern auf der Flucht fortgeschleppt wurde, stieß er auf mich, der ich mit der Reiterei die Feinde verfolgte. Dieser Zufall machte mir nicht geringere Freude als der Sieg selbst, weil ich den ehrenhaftesten Mann der Provinz Gallien, meinen vertrauten Freund, den Händen des Feindes entrissen und mir wiedergegeben sah und das Schicksal mir nicht durch dessen Verlust mein so großes Glück und meine so große Freude irgendwie getrübt hatte. Diese erzählte, dass in seiner Gegenwart dreimal durch Ranen die Götter befragt worden seien, ob er sofort verbrannt oder für später aufgespart werden solle. Nur der Gunst der Ranen verdanke er sein Leben. Ebenso wurde Marcus Metius aufgefunden und zu mir gebracht. 54. Eckige Klammer zu sowie diese Schlacht rechts des Rheins bekannt geworden war, begannen die Sweben, welche ans Rheinufer gekommen waren, nach Hause zurückzukehren. Als die Anwohner des Rheins merkten, wie diese in Panik waren, setzten sie ihnen nach und hieben viele von ihnen nieder. In einem Sommer hatte ich zwei schwere Kriege beendet und führte etwas früher, als es die Jahreszeit erforderte, das Heer in das Gebiet der Sequane ins Winterlager. Dieses stellte ich unter den Befehl des Labinius. Ich reiste nach Oberitalien, die Gerichtstage abzuhalten. Ende des ersten Buches.